Wenn wir wissen wollen, wie diese neuen, von Bedecktsamen beherrschten tropischen Wälder aussahen und in welcher Beziehung sie zu den vielfältigen Ökosystemen standen, die wir heute aus den Tropen kennen, müssen wir Carlos und seinem Team in ein anderes amerikanisches Kohleabbaugebiet folgen. Die Kohlemine von El Cerrejón im Norden Kolumbiens ist eines der größten Kohletagebaugebiete der Welt. In der Region liegt so viel Kohle, dass man sie als eigenes geologisches Gebilde betrachtet, die Cerrejón-Formation. Wie wir in Kapitel 1 bereits erfahren haben, sind dicke Kohleflöze eine Art rauchender Colt für Detektive, die auf der Suche nach vorzeitlichen tropischen Wäldern sind. Und da macht auch diese Formation keine Ausnahme. Der Tagebau bietet beispiellose Einblicke in die Pflanzengesellschaften, die sich in den Tropen vor 60 bis 58 Millionen Jahren bildeten. Unmittelbar nachdem sich vor etwa 66 Millionen Jahren an der Grenze zwischen Kreidezeit und Paläogen ein Massenaussterben abspielte, durch das alle Dinosaurier, mit Ausnahme der Vögel, vom Antlitz der Erde hinweggefegt wurden. Der Cerrejón-Tagebau ist nicht nur eine Fundgrube für Unternehmen, die fossile Brennstoffe abbauen, sondern auch für Paläobotaniker. Bis heute hat sie über 2000 sogenannte Megafossilien von Pflanzen freigegeben, von denen manche nahezu doppelt so groß sind wie ein durchschnittlicher Mensch, darunter vorzeitliche Blätter, Blüten, Samen und Früchte. Wenn wir heute an tropische Wälder und insbesondere an die Regenwälder in der Neotropis, das heißt in den tropischen Teilen Amerikas, denken, stellen wir uns vor oder erleben, wie Victor und ich, dass die Pflanzen ein gewisses Maß an Vielgestaltigkeit haben, dass ganz bestimmte Familien von Bedecktsamern vertreten sind und dass bei hohen Temperaturen und sehr viel Niederschlag zahlreiche pflanzenfressende Insekten vorkommen. Erwartungsgemäß ist es ungeheuer schwierig, solche Merkmale in fossiler Form überhaupt zu finden, geschweige denn alle zusammen. Und deshalb wird es für uns zu einer gewaltigen Herausforderung, die Ursprünge dieser spektakulären tropischen Lebensgemeinschaften im 21. Jahrhundert überhaupt richtig zu identifizieren. Der Cerrejón-Tagebau ist in dieser Hinsicht vielleicht die große Ausnahme. Für Wissenschaftler wie Carlos kommt sie dem Paradies gleich. Wie Carlos und sein Team entdeckten, repräsentieren die in Cerrejón gefundenen Pflanzen viele Familien, die auch heute in dieser Region der Erde die tropischen Regenwälder dominieren. Mit mikroskopischen Analysen konnte die Arbeitsgruppe charakteristische Pflanzen nachweisen, darunter Palmen, Leguminosen und sogar urtümliche Verwandte der Avocado. Damit war gezeigt, dass Bedecktsamer in diesen Wäldern, in der Zeit nach den Dinosauriern, tatsächlich eine beherrschende Stellung einnahmen. Ein Kronendach mit vielen Etagen bot den Bedecktsamern eine Bühne, wo sie sich nun auseinander entwickeln und mit den erstaunlich vielfältigen Formen der heutigen Regenwälder experimentieren konnten. Studiert man die mikroskopischen Überreste, zum Beispiel fossile Pollen, und die makroskopischen Hinterlassenschaften, zum Beispiel fossile Blätter aus Cerrejón, findet man zwischen 60% und 80% aller Hauptgruppen von Pflanzen, die heute in den Regenwäldern der Neotropis vorkommen.